60-50. Eins live. Domian. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen mit einer neuen Talkwoche an und ihr seid dabei. Das freut mich sehr. Und wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themennacht, eine offene Runde. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Ronny. Ronny ist 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Morgen, Ronny. Ronny, was geht's bei dir? Bei mir geht's um Folgendes, und zwar, das war letzten Sonntag, Samstag, also jetzt den Samstag vor einer Woche dann. Okay. mein Kumpel, mein besten Kumpel, tot aufgefunden haben. Oh. Wie? Du hast ihn gefunden? Wie bitte? Du hast ihn gefunden oder wer? Ja, nicht wirklich. Ich hab, also seine Nichte hat mich angeschrieben. Mhm. Lars hieß er. Hat mich gefragt, wann ich Onkel Lars das letzte Mal gesehen habe. Onkel Lars? Ja, seine Nichte. Seine Nichte, okay, ja klar. Mhm. Und ich habe geschrieben, ja, vor 2 Wochen, also am 28. August haben wir uns gesehen. Mhm. Und ja, dann hat sie eine Stunde später geschrieben, hat sich schon erledigt, er ist tot. Ach. Ja, habe ich erstmal geguckt. Ich hab zu ihr geschrieben, wortwörtlich. Ich habe gesagt, mach bitte keinen Scheiß. Ich habe gesagt, ich glaub das nicht. Was meinst du denn damit? Eigentlich schreibt man da ja nicht zurück, sondern ruft gleich an und sagt, was ist denn hier los? Ja, ich hab ihre Nummer auch nicht gehabt, muss ich dazu sagen. Okay. Und bloß bei Facebook so. Okay, jetzt haben wir weiter. Jedenfalls habe ich es nicht geglaubt. Auch wenn sie es nochmal geschrieben hat, er ist wirklich tot. Ich bin direkt hin zu seiner Wohnung. Wie weit wohnt er von dir entfernt? 5 Minuten. Oh. Okay, bist du da hingemacht dann? Okay. Ja. Und ja, habe ich unten schon gesehen, Leichenwagen. Und ein junger Mann mit, also an dem Gürtel so, Pistole dran, also Kripo, denke ich mal, und so weiter. Ich habe in seinen Briefkasten geguckt. Hast du? Es hieß, dass sein Briefkasten vollgestopft war, dass er also nicht mehr dran war. Und das war auch so. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Du hast in den Briefkasten geguckt. Hast du einen Schlüssel für den Briefkasten? Nee, ich habe bloß den Briefkasten aufgemacht, bloß reingeguckt. Okay. Und habe gesehen, dass der wirklich vollgestopft war. Und, ja. Und der Mann von der Kripo hat das auch gesehen, hat gefragt, wer ich bin. Mhm. Ich habe gesagt, ich bin sein bester Freund, und die Nichte hat mir gesagt, dass die Nachbarin den Geruch bemerkt hat und so weiter. Das heißt, wie lange, also er war verstorben in der Wohnung gefunden worden? Ja, in der Küche lag er. Wer hat ihn denn gefunden? Die Nachbarin. Wie lange lag er tot in der Wohnung? Das kann ich hier ganz genau sagen, 2 Wochen. Du bist da hingefahren und kamst gerade zufällig dahin, als die Polizei auch noch da war. Ja, das war an dem Tag, wo die Nichte mir halt gesagt hat, dass er tot ist. Mhm. Das hat die, also ich muss dir das so sagen, die Nachbarin hat sich bei seiner Schwester gemeldet. Mhm. Weil es aus der Wohnung halt dolle gerochen hat und so weiter. Mhm. Und die Schwester hat dann einen Zweitschlüssel hingebracht. Mhm. Und konnte aber selber nicht rein, beziehungsweise wollte, sie konnte es einfach nicht, weil sie sich bestimmt schon ihr Teil gedacht hat. Mhm. Und die Nachbarn hatten den gefunden, aber ich habe es da halt bloß erfahren und bin dann auch hin, weil ich es nicht glauben konnte. Und da habe ich das dann halt gesehen, da. Mit Leichenwagen und. Aber als du dorthin gekommen bist, war die Leiche schon abtransportiert? Oder stand die? Ja, nicht wirklich. Ich bin ja noch hochgegangen bis zur Wohnung. Die Wohnung war noch offen. Die haben dich reingelassen, die Polizei? Nee, in der Wohnung durfte ich nicht, aber ich wollte aufgrund der Aussagen von der Nichte, wollte ich zu der Nachbarin und wollte fragen, ob das stimmt. Du hast ihn aber nicht gesehen? Nee, ihn nicht direkt. Ich habe also abgedeckt, ja. Und du hast auch wahrscheinlich diesen Geruch wahrgenommen im Treppenhaus in der Wohnung? Ja, ich bin balle zusammengeklappt. Ich Ich war da 2 Minuten drin, bin wieder abgehauen. Ich bin nicht mal zur Nachbarn mit hochgekommen. Wie alt ist dein Freund geworden, Ronny? 41. Er war ein bisschen älter als ich, aber ich muss sagen, wir kannten uns schon seit ich 12 war, seit 2002. Mhm. Jetzt gibt es irgendeine Vermutung, was passiert ist? Ja, das ist jetzt soweit. Ich habe vorher keine Vermutungen wirklich gehabt. Aber ich bin ja nun in Kontakt mit seiner Schwester. Und die hat mit dem Arzt telefoniert. Und der hat wohl gesagt, dass er herzkrank war und nierenkrank war. Mhm. Das wusstest du nicht? Das wusste ich nicht, nee. Aber komisch, dass wenn selber, dein bester Freund war, dass er dir nie irgendwie Andeutungen mal gemacht hat. Nee, ich muss dazu sagen, also ich habe selber ein bisschen gesundheitliche Probleme. Mein Herz ist zum Beispiel, schlägt zu schnell und so weiter. Und das hat er mir auch gesagt. Aber er hatte dann ein EKG gehabt und so weiter. Und da hat er zu mir gesagt, dass das war in Ordnung und so. Aber von Niere und irgendwas wusste ich überhaupt nichts. Mhm. Und das wusste auch aber selbst seine Schwester nicht. Also, du sagst, das war dein bester Freund. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber der hat mit keinem drüber gesprochen. Das war, sag ich mal, so ein Typ, der hat sein Ding auf jener Weise alleine gemacht. So, der wollte keine anderen Leute mit irgendwie mit seinen Problemen belasten oder. Du, hattest du ihn 2 Wochen nicht gesehen? Ne? Hast du ja mal gesagt. Wie oft habt ihr euch denn so in der Regel getroffen? Also normalerweise haben wir uns, ja, wie soll ich sagen, vorher jeden zweiten, dritten Tag. Aber ich muss dazu sagen, kann ich dir auch begründen, warum ich da jetzt keine großen Sorgen gehabt habe. Das kann ich dir begründen. Mhm. Weil er hat öfter mal so eine Phase gehabt, ohne über ihn jetzt schlecht reden zu wollen, aber er hat öfter mal so eine Phase gehabt, wo er wegen Kleinigkeiten sauer war oder so. Und der hat sich dann öfter mal 2-3 Wochen von mir aus oder auch einen Monat nicht gemeldet. Weißt du? Und dann hast du dich auch bei ihm nicht gemeldet? Ne, ich habe ihn manchmal angeschrieben über WhatsApp, aber dann kam halt keine Antwort. Dann habe ich sie lassen. Okay, das war also normal in eurem Verhältnis, dass mal so eine Pause bestehen konnte. Ja, und genau deswegen habe ich daran gar nicht gedacht. Wenn ich nur ansatzweise gewusst hätte oder geahnt hätte, dass sowas ist, wäre ich gleich hingegangen. Aber das glaube ich dir, ja. Aber sicher ist, dass kein Verbrechen vorliegt. Nee, das nicht, nee. Er ist eines natürlichen Todes gestorben in der Wohnung. Ja. Und zwar einen Tag später, nachdem wir uns gesehen haben. Nun ist es dein bester Freund gewesen, wie du sagst. Und den hast du jetzt verloren und auch es ist so unglücklich alles verlaufen. Ja. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Mir geht's, wenn ich das mal so sagen darf, auf Deutsch, scheiße. Mhm. Wirklich. Ich habe vorher mit ihm öfter mal was getrunken und so, aber seit dem Samstag, das war ich, ganz ehrlich, ich trinke viel zu viel und... Du trinkst seitdem viel zu viel? Ja, viel zu viel. Kann man aber ich bin auch so traurig, auch wenn ich Nachmittag hier sitze und noch nichts getrunken habe. Verstehe. Ich weiß auch nicht. Ja, ist ja auch weil normal. Weil ich irgendwie immer manchmal auch den Gedanken habe, ich realisiere das, ja, was heißt bis heute noch nicht, ist ja gerade mal eine Woche her, aber ich realisiere das nicht wirklich. Ich denke, vielleicht in 2 Monaten sitzen wir wieder zusammen, aber ich muss das erstmal checken, dass ich den nie wieder sehe. Ich sag dir, das geht ganz vielen Menschen so, die einen nahen Angehörigen oder einen Freund verloren haben, dass man das am Anfang gar nicht kapiert, dass die Person nicht mehr da ist. Man denkt manchmal sogar noch, gleich klingelt's und der steht vor der Tür oder irgend sowas ähnliches. Richtig, ja. Ich glaube, da braucht man sehr lange für. Würdest du so weit gehen und sagen, dass er der wichtigste Mensch in deinem Leben war? Ja, ich sag mal so, jetzt mal, wenn ich jetzt mal meine Eltern und so ausnehme, Familie so, dann auf jeden Fall, ja. Also eine solide, große, gute Männerfreundschaft. Ja. Weil auch wenn, wie gesagt, da könnte jeder Streit sein, wie er will, aber im Endeffekt haben wir immer wohl uns zusammengerauft und waren immer füreinander da. Und das seit ich 12 Jahre bin. Vor 14 Jahren, ja. Ich vermute mal, dass aufgrund des komplizierten Endes es noch keine Beerdigung gab. Nein, gab's noch nicht. Das dauert, bis dann der Leichnam freigegeben wird und so weiter, dass, und die Ermittlungen abgeschlossen sind und so weiter. Ja, also die Kripo hat gesagt, dass sie von sich selber aus, sonst hätte die Schwester alles bezahlen müssen, das hätte es noch schwieriger gemacht. Aber die Kripo hat von sich aus gesagt, dass sie eine Obduktion beantragt haben. Mhm. Und das sollte jetzt wohl eine Woche dauern. Die Woche ist jetzt schon um, aber ich habe von der Schwester noch nichts gehört. Also das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren. Aber die Kripo sagte mir, dass sie nicht mal hundertprozentig sagen können, ob die Todesursache noch festgestellt werden könnte, weil von ihm nicht mehr viel übergeblieben ist. Das ist ja auch eine schreckliche Vorstellung, wenn man sich, wenn man das ausspricht. Ja. Da muss also, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, schon völlig verwest gewesen sein. Ja. Das war in der Zeit, als es so heiß war. Ja, genau. Mhm. Ja. Das waren die genau die zwei Wochen da, die fast jeden Tag über 30 Grad waren. Genau, mindestens, genau. Ronny, das tut mir sehr leid, dass du deinen guten Freund verloren hast. Das ist ein schwerer Verlust. Ja. Das wird auch lange dauern, bis man darüber hinweg ist, bis du darüber hinweg bist. Hast du denn ein paar andere Freunde, mit denen du über deine Trauer reden kannst und dein Traurigsein? Ja, habe ich ja. Das solltest du auf jeden Fall tun. Denn wenn man das zu sehr in sich reinfrisst, fängt man irgendwann an zu saufen und das ist keine Lösung. Ja, das mache ich ja schon. Machst du schon, habe ich gerade gehört, ja. Das ist keine Lösung, das kann man vielleicht mal machen, aber dann ist auch gut. Na, ich mache das, also ich habe, wie gesagt, vorher auch schon öfter was getrunken, aber nicht jetzt in dem Ausmaß. Mhm. Aber seit der Woche, wo ich das weiß, also ein Tag, zwei Flaschen Pfeffi, gestern eine ganze Flasche Uso, ja. Ronny, du kennst deinen Freund so lange und so gut. Ja. Wenn er jetzt dir einen Rat geben könnte, was glaubst du, was würde er dir sagen in der Situation? Ja, er würde auf jeden Fall sagen, ich soll nicht so viel trinken. Das ist eine klare... Hundertprozentig. Ich finde... Das hat sogar die Schwester mir gesagt. Ich habe mit ihr vor zwei, drei Tagen gesprochen. Die hat gesagt, selbst wenn ihr euch gestritten habt, hat sie mir gesagt, dass er ihr immer erzählt hat, dass er sich Sorgen um mich macht, dass nicht so viele trinken soll und so. So, Ronny, und ich finde, dass dieser Satz, der muss dir jetzt Gesetz sein. Wenn du davon hundertprozentig überzeugt bist, dass er das jetzt sagen würde und insofern auch sein Wunsch ist, dann musst du dich da am Riemen reißen und du darfst nicht so viel trinken. Du darfst es nicht. Bereitet ihm alle eine würdige und schöne Beerdigung, wenn es geweiht ist. Macht es. Ja, wenn das überhaupt klappt, ja. Na, ja, die Beerdigung wird ja irgendwann stattfinden. Das wird ja wohl möglich. Ja, es geht bloß darum, wir wollten ihn eigentlich wenigstens ein kleines Grab machen, ja. Mhm. Aber das ist auch wieder die Sache, denn dass die Schwester das wohl selber aus eigener Tasche bezahlen muss, ansonsten kommt er bloß auf der grünen Wiese. Ja, verstehe, es geht um Geld. Ja, das ist alles schwierig. Wir haben jetzt schon mit Freunden ein bisschen was gesammelt und vielleicht schafft ihr es ja. Und selbst wenn er auf der grünen Wiese ist, das ist auch keine Schande, dann kann man auch eine Feierlichkeit machen und dann wird er halt anonym beigesetzt und dennoch könnt ihr eine Trauerfeier veranstalten, ihr Freunde und Angehörigen. Ja. Lieber Ronny, ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten Tage, Wochen, Monate und hab den Wunsch von deinem Freund im Auge und im Herzen. Das mache ich, danke. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Mach's gut, Domian. Ja? Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist der Benno. Benno ist 50. Guten Morgen, Benno. Ja, hallo, Jürgen. Ja, Benno. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, ich hatte dir versprochen, nochmal Bescheid zu sagen, wie die Suche nach meinem Sohn ausgegangen ist. Du hattest mich netterweise... Ja. Noch ans Ende der Sendung gesetzt und sein Bild eingeblendet. Genau, am Donnerstag haben wir beide miteinander gesprochen. Richtig. Dein 14-jähriger Sohn war verschwunden. Ja. Und es war große Sorge und niemand konnte sich einen Reim darauf machen, wo ist der Junge, was ist passiert? Ja. Auf dem Weg von der Oma zur Tanzschule, ne? So war's. Richtig. So, erzähl, was ist los? Ja, heute kann ich sagen, Karl ist wieder da. Meine Familie ist glücklich und erleichtert. Gott sei Dank. Und wir sind wieder vier. Gott sei Dank. Wann ist er aufgetaucht? Ja, also er hat drei Nächte nicht bei uns geschlafen, sondern im Freien in Leipzig und er ist am Samstag früh, so gegen 8.30 Uhr, also haben wir den Anruf von einem netten Bundespolizisten aus Leipzig erhalten und haben ihn ungefähr eine Stunde später wieder in die Arme geschlossen. Wo hat der Bundespolizist ihn denn genau gefunden? In Leipzig auf dem Hauptbahnhof wollte er gerade sein Frühstück einnehmen. Einen Kaffee trinken, einen Donut essen. Wie weit wohnt ihr von Leipzig entfernt? 70 Kilometer. 70 Kilometer. Warum ist er weggelaufen? Ja, wir wussten es an dem Tag wirklich nicht. Also jetzt wissen wir so viel. Also wir haben ihn jetzt auch nicht gleich ins Kreuzfeuer genommen. Wir wissen, es war ein geplanter Ausbruch. Vielleicht aus einer ihm schon eine Weile erkannten Überlastungssituation. In der Schule? Bestehend aus so Schulstress, täglichen Trott, so Gleichförmigkeit jeden Tag und immer so vielen Terminen und geregelten Abläufen, dass er irgendwie, er hat es mir gesagt, so ich war so befreit, als ich dann auf dem Weg nach Leipzig war und habe mich so gut gefühlt und aber als er allerdings angekommen ist, hat er auch gleich gesagt, ich habe dann auch gleich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja wusste, dass sich alle Verwandten um mich Sorgen machen. Wo hat er denn die Nächte geschlafen? Ja, es war ziemlich warm. Also er hat einfach im Freien, hat sich eine Decke besorgt und hat im Freien in Leipzig, wo es nicht ganz so belebt ist, halt auf einer Grünfläche dann geschlafen. Das ist ja verrückt. Hatte er denn, ich glaube, darüber haben wir am Donnerstag gar nicht gesprochen, hatte er denn etwas oder genügend Geld dabei, um sich ein bisschen zu versorgen? Ja, er hatte ungefähr 50 Euro von seinem Geburtstagsgeld mitgenommen. Gut, da kann man sich schon mal ein Frühstück kaufen oder so. Ja, also er hat sich das gut eingeteilt. Wenn jetzt, also dieser Bundespolizist ist auf ihn aufmerksam geworden. Ja, also der hat erkannt, also Karl wusste schon, dass wir bestimmt nach ihm fahnden und er wollte sich da auch vorbeischlängeln. Also es hatte dann in der Nacht vom Freitag zum Samstag geregnet und er wollte eigentlich ins Internetcafé, um zu googeln, wo der nächste Waschsalon ist, damit er seine Decke waschen und trocknen kann. Und wusste auch, da ist ja Bundespolizei und wollte die auch möglichst umgehen. Mhm. Und der Bundespolizist hat ihn jetzt nicht erkannt, also vom Fahndungsfoto, aber er wusste ja, das ist ein junger Kerl und er hatte so ein bisschen Gras noch an der Strickjacke und das stimmt was nicht, dachte der. Da hat er ihn angesprochen, hallo, wer bist denn du? Und da hat dann mein Sohn noch kurz überlegt, was sagt er jetzt? Und dann hat er einfach nur gesagt, naja, Sie können mich mitnehmen. Wenn der Bundespolizist ihn nun nicht angesprochen hätte und erwischt hätte, wäre er noch länger weggeblieben. So ist es. Und zwar hat er uns gesagt, sein Plan war eine Woche und dann wäre er auch von allein wieder nach Hause gekommen. Hat er denn irgendwie sich schon geäußert, dass er vielleicht euch erschrecken wollte oder irgendwie Druck ausüben wollte auf euch? Nein, also erschrecken wollte er uns nicht. Also das, keine Ahnung. Also er hat auch das ganze Ausmaß vielleicht nicht so erkannt. Er wusste natürlich, dass wir uns große Sorgen machen. Er wollte uns auch noch anrufen, hatte dann sein Handy ausgemacht, weil nur noch 10% drauf waren, um uns noch eine SMS zu schicken, dass alles gut ist. Und beim Anmachen war dann aber alles Guthaben aufgebraucht. Akku leer. Aber er hat jetzt nicht erkannt, dass auch viele andere sich noch Sorgen gemacht haben, also seine Klassenkameraden und... Na Benno, ich kann dir mal sagen, nach deinem Auftritt hier bei uns in der Sendung haben sich Tausende und Tausende von Menschen Sorgen gemacht, was mit dem Jungen los ist. Was ich gerade sagen wollte, das ist ja schon ein heftiger Warnschuss an euch, finde ich. Wenn so ein 14-jähriger Junge quasi aus Stress... weil ihm alles zu viel wird, der Termindruck zu groß ist und so, was du gerade gesagt hast. Ja. Wenn das schon bei einem 14-jährigen Jungen ist, dann müsst ihr was ändern in seinem Leben, damit er freier leben kann. Ja. Also ich finde, ihr solltet gar nicht schimpfen mit ihm, sondern viel fragen, was los ist und mal ein bisschen was daraus lernen, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Ja. Aber es ist natürlich ein Riesenglück, dass er wieder da ist. Mhm. Ihr müsst doch wahrscheinlich vor Glück an die Decke gesprungen sein, du und deine Frau, oder? Ja, das ist so. Ja. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wie war er heute schon normal wieder in der Schule oder erstmal ein bisschen ausruhen? Was macht? Nein, also wir waren jetzt erstmal bei seinem, also meine Frau war mit ihm beim Arzt, also bei seinem Kinderarzt, zu dem hat er auch ein gutes Vertrauen. Mhm. Und der hat ihn erstmal also für eine Woche also schulunfähig geschrieben. Mhm. Und hat mit ihm gesprochen und auch gesagt, du kannst auch die Woche gerne nochmal wiederkommen, hat ihm vieles erklärt. Mhm. Und auch was hätte passieren können, wie gefährlich das gewesen ist. Und hat auch uns Tipps gegeben. Und das wollen wir möglichst einhalten. Mhm. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, und, wenn du... Er soll natürlich auch wieder in die Schule gehen und will das auch. Ja, ich halte es eigentlich auch für ganz gut, wenn ihr jetzt in dieser Zeit oder in der nächsten Zeit vielleicht auch mal mit ihm zusammen zu einem Kinderpsychologen geht. Ja. Es ist so ein Vorschlag. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht nötig, wenn ihr den Eindruck habt, aber ich würde jetzt mal so alles Mögliche versuchen, um so nah wie möglich an ihn ranzukommen. Ja. Und Vertrauen wieder aufzubauen und so weiter. Natürlich, wenn er das will. Ihr solltet ihn auf keinen Fall irgendwohin drängeln. Okay. Hast du da einen Tipp? Ja, ich jetzt persönlich nicht, aber sicher meine Psychologin im Hintergrund, die dir ein bisschen erklären kann oder euch erklären kann, was man da so macht und wie gut das wahrscheinlich wäre. Mhm. Lieber Benno, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ja, gern. Ich wollte das Spiel nochmal so ein bisschen umdrehen, weil man gibt seinem Kind ja auch gerne Tipps. Und also was würdest du denn dir wünschen, wenn du jetzt mein Sohn wärst, wenn du wieder in die Schule gehst? Benno, ich weiß ja nicht, wie der Junge vorher gelebt hat. Deswegen kann ich nicht so sagen, was ich mir wünschen würde. Das ist schwierig. Da müsste man sich das ganze Leben erstmal angucken. Da müssen ja schon ein paar Sachen sein, die ihn besonders belastet haben. Und ich finde, ihr müsst das rausfinden und ihm diese Belastung wegnehmen, damit er entspannter und freier leben kann. Okay. Aber das wäre natürlich ein toller Job auch für einen Kinderpsychologen. Ja, ich habe es schon begriffen. Ja? Gut. Benno, schönen Gruß an deine Frau, schönen Gruß an den jungen Mann. Ja. Du legst bitte auf und Heike, meine Psychologin, ruft dich gleich zurück. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Tschüss, ciao. Tschüss. Das ist eine gute Nachricht, das freut mich sehr. Ich habe in der Tat auch am Wochenende immer wieder dran gedacht, was wohl los ist. Und ja, man denkt ja an die schlimmsten Sachen, wenn man so etwas hört. Aber es ist gut gegangen, sehr, sehr schön. Hier ist Hermann, Hermann ist 63, guten Morgen Hermann. Hallo, hier ist der Hermann. Ja, Hermann, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Erstmal zu dem ersten Mitsprecher, da zu dem Ronny. Ja. Ich würde mich oder würde mir gar keinen Kopf drüber zu machen, wo er jetzt beerdigt wird. Mir kam das so ein bisschen komisch vor mit dieser grünen Wiese. Ich habe also für mich entschlossen, ich möchte in Friedwald beerdigt werden. Und da können die Leute dann, was weiß ich, an einen gesunden Baum gehen. Und ich muss dann nicht unbedingt auf so einem Friedhof liegen. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube, ein Friedwald ist noch wiederum teurer als einfach anonym auf einer Wiese in... Ich weiß es jetzt nicht genau, aber wäre vielleicht eine Möglichkeit, ihm das mal so... Jetzt fragen wir Stereo. Bitte? Ich sage, jetzt habe ich dich nicht verstanden, jetzt fragen wir Stereo. Nee, ich hatte auch jetzt auch nichts gesagt, aber... Aha. War eben nur so ein Gedankengang, weil dahin gehen meine Gedanken. Ja. Aber du hast auch ein eigenes Thema. Ich habe mein eigenes Thema und bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt und wahrscheinlich wirst du wie Thomas Gottschalk so ein bisschen überziehen müssen, wenn wir mit meinem durch sind. Ach, ich nehme mich schon hart an die Kandare, keine Sorge. Legen wir mal los. Gut, also ich bin 63 Jahre alt. Ja. Fühle mich wie gute 40. Das ist super. Ja, und habe ein Problem und das ist meine Sexualität. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich seit, weil jetzt haben wir 16, seit 34 Jahren verheiratet bin. Mhm. Und die Hälfte dieser Zeit hatte ich wenig Sex und das letzte Drittel dieser Zeit bin ich nur fremdgegangen und habe nur onanieren müssen. Mhm. Weil meine Frau seit über 10 Jahren keinen Sex mehr will. Haben möchte. Mhm. Will. Mhm. Die hatte eine Schwangerschaftsneurose, mein Sohn ist auch über 30 und dann ging das so larifari, lass mich mal bitte aussehen. Ja, dann ging das so larifari. Ja. Ging das so ein bisschen hin und hat so dahin gedümpelt, dass es nachher so weit war, dass ich ein Sparschwein ans Bett gestellt habe und für jedes Mal 6 dann 5 Euro für die Urlaubskasse reingesteckt habe. Ehrlich? Das hat sie ehrlich mitbekommen? Das hat sie mitgemacht. Und hat's mit, ja, sie hat es mitgemacht? Es hätte nur für so einen Jugendherbergurlaub für eine Woche gereicht. Entschuldigung, das klingt so lustig, aber es ist nicht lustig. Aber so nein, ist es wirklich nicht. Es ist tragisch. Ja. Du sagst, du bist fremdgegangen dann später. Hat sie das mitbekommen? Weiß sie das? Ich denke mal, dass sie es mitbekommen hat. Ich habe nie mit ihr drüber geredet. Aber ich sie hat dann auch nicht weiter nachgebohrt. Mhm. Und jetzt? Ich hatte Bekanntschaften, wie hieß das immer so, Kurschatten. Mhm. Das ging ein halbes Jahr. Dann war ich einmal richtig verliebt. Das ging so ein Dreivierteljahr. Mhm. Da bin ich fast jedes Wochenende hingefahren. Achso, nicht nur Sex, gesagt, sondern auch das Herz war auch dabei. Ja, und ich habe immer gesagt, ich fahre zu meinem Freund. Mhm. Und das hat sie mir dann so abgenommen oder nicht abgenommen, aber ja, soweit die Vorgeschichte. Wie ist die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation ist so, dass ich, wie gesagt, 63 bin und aber auch noch nicht richtig auf Sex verzichten möchte. Und, ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich möchte meine Ehe nicht hinschmeißen. Ich möchte nicht alles in Sand setzen. Mhm. Jetzt frage ich mal ganz, ganz aber provokant. Ich bin notorischer Fremdgeher schon geworden. Ja, über viele, viele Jahre, so habe ich es verstanden gerade. Über viele Jahre. Und wieso macht dir das jetzt plötzlich ein schlechtes Gewissen? Du könntest das ja auch weitermachen. Weil ich an so einem Endpunkt gelandet bin, wo ich denke, ist es das? Soll es so weitergehen? Aber ich möchte meine Frau auch nicht verletzen. Ich möchte nicht einfach sagen, du hör mal zu, das war alles scheiße mit uns. Ich schmeiße jetzt alles hin. Mhm. Nach aber nochmal die Frage, wenn man jetzt so eine Zeit mal ausdrücken will, wie viele Jahre oder Jahrzehnte bist du fremdgegangen? Ja, so die letzten 10 Jahre. Die letzten 10 Jahre, okay. 13 Jahre. Dann nochmal die Frage, warum ist das jetzt plötzlich ein Problem? Weil ich nicht mehr jünger werde. Ganz einfach. Das verstehe ich nicht, weil du nicht jünger wirst? Ich bekomme Torschusspanik. Ich werde immer älter und das Ding ist es geht nicht voran, es ist einfach festgefahren. Okay, aber du könntest ja weiter fremd gehen. Ja, vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen mit der Zahl. Ja, das war meine Frage, warum das jetzt plötzlich so sensibel wird, das Ganze. Wie ist denn eigentlich die Ehe, wenn man mal die Sexualität rausklammert, wie ist die Ehe? Toll. Toll? Ja. Das ist eine tolle Aussage nach 34 Jahren. Sie ist eine wirklich gute Frau. Sie tut dann, macht, putzt, ich weiß nicht. Mhm. Man kann nicht meckern. Ich habe nichts auszusetzen. Außer diese eine Geschichte. Weißt du, Hammer. Sie ist wie eine gute Schwester zu mir. Wie eine. Ich sage immer, wir haben so ein Geschwisterverhältnis. Ja, und ihr seid ein tolles Team für euren Alltag. Ja. Ja. Weißt du, ich glaube ja, dass fast alle Frauen, da sie klug sind, wenn so etwas läuft, das auch mitbekommen. Vielleicht ist das ja sogar eine stille Übereinkunft, dass sie denkt, okay, ich möchte das nicht mehr, ich lasse ihm den Freiraum, aber wir reden nicht drüber. Vielleicht ist das ja sogar eine ganz gute Lösung. Mhm, habe ich auch schon gedacht. Ich würde das jetzt auf keinen Fall thematisieren, weil ich glaube, du reißt da Wunden auf, die gar nicht aufzureißen nötig sind. Du stehst ja zu deiner Frau, sagst du. Ja, ja. Und du möchtest mit deiner Frau auch weiter zusammen sein. Sicher. Ja. Sonst hätte ich vor Jahren schon die Segel gestrichen. So, und es ist keine Option, die Frau zu verlassen, um ein freies sexuelles Leben zu führen. Ja. Oder? Das ist, ja. Ach so, diese Variante überlegst du doch eventuell auch, dich von ihr zu trennen? Na, ich, Es war jetzt eben dieser Schritt, dass ich auch angerufen habe, weil ich nicht mehr richtig weiter weiß, wie soll es weitergehen. Ich bin kein Puffgänger oder so. Ich war noch nie irgendwo im Bordell oder habe mir irgendwie Sexualität gekauft. Es ist einfach so, dass ich bin ewig, auf Deutsch gesagt, auf der Jagd. Ja, aber... Ich gehe in Tanzlokale, ich tanze gerne und gibt es ja immer Frauen, die suchen gute Tänzer oder was weiß ich. So, und all das hat deine Frau bisher ohne Murren toleriert? Ja, das nicht toll. Ich weiß nicht, ob sie es toleriert hat. Sie hat so getan, als wollen sie es nicht. Genau, aber sie kriegt ja mit, wenn du ausgehst und wenn du... Ja. Das ist alles völlig in Ordnung für sie. Ja, ja. Aber jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich mittlerweile nach Jahren jetzt, ich weiß nicht, schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich werde älter, immer älter. Gut, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Es gibt nur zwei Varianten. Die eine Variante ist, du machst es so weiter wie bisher. Ja. In der Annahme, dass deine Frau das sogar toleriert. Ja. Oder aber, du sagst... Bitte? Oder ein Schlussstrich. Ja. Ja, das ist die Frage. Aber wenn du sagst, dass ihr euch so gut versteht, dass ihr ein gutes Team seid, dass ihr eine Liebesbeziehung habt, eine platonische Liebesbeziehung, ist das ja auch sehr schade, sich zu trennen. Eigentlich schon, ja. Ich habe es auch immer verschoben oder hinaus. Ich wollte es eigentlich ja nie. So auf Deutsch gesagt, ich wollte es ja eigentlich nie. Ich meine, diese Trennung. Ja, ihr steckt oder Paare in eurer Situation stecken ja auch in einem Dilemma. Da ist die eine Seite jetzt in deinem Fall deine Frau, die keine Sexualität mehr möchte. Ja. Definitiv nicht mehr möchte. Nicht mehr. Ich wollte schon zur Eheberatung. Sie blockt dann ab und. Gut, das muss man ja auch. Ja, wir haben einen guten Psychologen in der Bekanntschaft, auf den sie ja schon mal gar nicht ging. Dann muss man das irgendwie auch akzeptieren. Ja. So, aber da ist die andere Seite in der Ehe, jetzt in deinem Fall du, der Bedürfnisse hat. Und da muss man einen Weg finden. Entweder geht man einen etwas unkonventionellen Mittelweg oder man macht die ganz große Nummer und sagt, Schuss, wir trennen uns, ich bin frei, ich bin Single und mach, was ich will. Ja, da geht eben viel bei drauf, dann das ist ja auch bei einer Scheidung oder so. Also, Herr Mann, wie gesagt, ich glaube, ich sag's nochmal, aufgrund der Annahme, meiner Annahme, dass deine Frau das weiß und toleriert, das ahne ich so. Ja, ich auch. So, und dann da würde ich, aufgrund dieser Basis würde ich fast sagen, komm, dann lebt einfach euer Leben so weiter und vielleicht hast du bald deine Hörner abgestoßen, dann ist eh Ruhe. Ich weiß nicht, ich fühle mich Mitte 40. Ja, okay, kann ja noch ein bisschen sein. Es ist ja auch, seid ihr auch gegönnt. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen, Hermann. Das war jetzt so durch die Blume, nenne ich durch die Blume, sondern meine Einschätzung, wirklich. Deine eigene Meinung, ja. Gut. So ist ja meine eigentlich auch. Ich wollte vielleicht auch nur irgendwie so eine Bestätigung. Weißt du, mit der Wahrheit ist das alles kompliziert. Man kann auch mit der Wahrheit nicht mit dem Holzhammer durch die Welt laufen. Nein, viel, viel Wahrheit macht auch viel, viel kaputt manchmal. Ja, es gibt auch viele zwischen Schattierungen, die man da auch berücksichtigen muss. Alles Gute und die richtige Entscheidung wünsche ich dir für dein Leben. Ich danke dir. Sehr gerne, Hermann. Bye, bye. Viel, viel Grüße an dein Team. Ciao, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.33 Uhr. Und hier ist der Hinweis für unser Thema am Mittwoch. Am Mittwoch heißt unser Thema, ich will, dass du tot bist. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen derart hassen, dass sie diesen Satz sagen, dass sie ihm den Tod wünschen. Das können zum Beispiel sein Opfer von Gewaltverbrechen, misshandelte Ehepartner, Menschen, die eine Vergewaltigung haben erleiden müssen. Vielleicht aber seid ihr auch so belogen, betrogen oder verletzt worden von einem Menschen, dass ihr sagt, ich will, dass du tot bist. Oder vielleicht habt ihr das mal gesagt in eurer Vergangenheit. Ich will, dass diese Person tot ist. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung an. Das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ich will, dass du tot bist. Hier ist Manuela. Manuela ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Jürgen. Hallihallo. Hallo Manuela. Ich bin gerade etwas irritiert, aufgrund der Stimme. Ja, ich bin eine Frau mit transzendenten Hintergrund. Ich habe fast gedacht, ja. Ja, also vorhin gesagt, mein Thema ist Ärztefusch von den Krankenkassen im Stich gelassen. Also ich muss so sagen, also ich bin eine Frau mit transzendenten Hintergrund, die sogenannte Post-OP, also ich habe eine Neovagina letztes Jahr gekriegt, auch einen Brustaufbau. Mhm. Dieser Brustaufbau ist durch Ärztefusch, also immensen Ärztefusch, völlig in die Hose gegangen. Ich muss seit September letzten Jahres so im Durchschnitt 300 bis 330, 360 Tropfen Schmerzmittel zuhören am Tag nehmen. Ach. Ich habe dann einen Antrag bei meiner Krankenkasse gestellt. Bist du, nur kurze Frage, ohne jetzt eine Klinik oder einen Arzt zu nennen, bist du in Deutschland operiert worden? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du mir die Frage stellst. Ich bin nicht im Ausland operiert worden. Ich bin in Deutschland operiert worden. Sonst hätte meine Krankenkasse das auch nie bewilligt. Mhm. Und hattest du dich denn vorher schlau gemacht über diesen Chirurgen und die Klinik? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir transidenten Menschen, also oder Transfrauen, haben hier in Deutschland ein Riesenproblem. Diese ganzen Operationstechniken, die wir hier haben, die sind erst seit 2012, 2013, ist das erst so richtig in Deutschland hier in Gang. Also wir sind leider, gut, es wird jetzt vielleicht Proteste hageln, aber wir sind wirklich Versuchskaninchen für die Ärzte. Wie sieht das mit deinen Brüsten aus? Was genau ist da schiefgelaufen? Was ist daran schiefgelaufen? Folgende Sache ist, ich war im November 2014 dort bei bei einer Chirurgin, klassische Chirurgin, hatte mich dort vorgestellt. Und dann sind, also im Beisein eines Zeugen, runde Implantate, weil ich musste sagen, ich bin leider, ich habe ein Kreuz wie ein Footballspieler. Klar, man ist ja als Mann oder leider als Mann hier zur Welt gekommen. Und da sind runde Implantate vereinbart worden. Mhm. Und in dieser Operation, ohne eine Rücksprache oder wie oder was, sind anatomische Implantate hineingesetzt worden, diese sogar noch nachweislich verkehrt herum. Was heißt anatomische Implantate gegenüber? Die sehen so ähnlich aus, so ein bisschen tropfenförmig gehen die. Und genau die wolltest du nicht haben? Die wollte ich nicht haben. Aufgrund meines massiven Brustkorbes, den ich leider habe. Passen die nicht? Passen die nicht. Zudem sind anatomische, werden in Deutschland gar nicht mehr eingesetzt. Das habe ich nachher leider zu erfahren gekriegt. Das ist jetzt ein kosmetisches Problem. Ist das auch falsch operiert worden? Es ist falsch operiert worden, ja. Diese Implantate sind verkehrt rum hereingesetzt worden. Also wenn man sich das, also jeder, der das jetzt zuhört, wenn man hier operiert wird, kriegt man sogenannte Wunddrainagen. Also das ist ja ganz normal. Mhm. Und die sind noch nicht mal nach 12 Stunden schon entfernt worden, obwohl das Wundwasser lief. Das war schon das Erste, wo ich mich mit der Ärztin so ein bisschen das Tappeln. Ich sage, hallo, ich sage, das läuft weiter. Ja, das ist egal, das mache ich immer so. Mhm. Am dritten Tag, wirklich nachweisbar, lieber Jürgen, sind schon die Außenfäden schon gezogen worden. Also mein Arzt hier oben, der hat mich bloß angeguckt, der ist selber Chirurgen, hat gesagt, hallo, wer hat Ihnen so die Fäden gezogen, dass gemacht werden dürfen? Das alles weiß meine Krankenkasse und die sagt, kannst uns kreuzweise am lecken. Was tut denn jetzt so sehr weh, dass du ständig die Schmerzmittel nehmen musst? Ja, nachweislich wandern die Implantate durch das Gewebe durch. Mhm. Von der Basis, ich bin vielleicht vom Bauchnabel, ich schicke auch gerne Fotos, roundabout 10, 12 Zentimeter, noch nicht mal mehr entfernt. Und sie rutschen immer weiter. Ich habe immense Schmerzen. Ich kann nicht mehr jürgen. Das heißt, wenn das ordentlich operiert worden wäre, sitzen die fest? Würden die festsetzen und alleine schon, man muss sich das mal vorstellen, diese sind ja sogar noch spiegelverkehrt herum. Also was nach unten soll, hat man ja nach oben gesetzt. Aber was hat diese Chirurgin, wie hat die sich denn da im Nachhinein gerechtfertigt? Falsche Implantate oder nur falsch umgegangen? Gar nicht. Die gute Frau verleugnet sich bis heute. Sie hatte sogar mal versucht, mich zu verklagen, weil ich angeblich üble Nachrede mache. Und der Witz an der Sache ist, haben zwei Ärzte unabhängig voneinander ein Gutachten auch erstellt, wo das heißt, es muss operiert werden, es ist medizinisch erforderlich, also notwendig erforderlich. Also es ist erforderlich, nachzuoperieren, meinst du? Ja, also komplett, diese falschen Implantate heraus. Okay, hast du sie angezeigt? Ja, mein lieber Jürgen, Gott in Weiß, ich habe Sie angezeigt. Ich muss sagen, die Staatsanwaltschaft Lübeck habe ich das gemacht. Die hat das Verfahren gegen die Dame eingestellt. Ich habe sogar letztes Jahr bei der Ärztekammer, in Hamburg danach gefragt. Dort ist die Ärztin leider auch negativ bekannt. Ich muss sagen, ich bin auch über Facebook, kriegt man mich auch zu fassen. Ich kenne sogar einige Trans-Schwestern, die dort auch operiert worden sind, die genauso versaut worden sind. So, und jetzt nochmal eine Frage, damit ich das richtig verstehe. Ja. Diese misslungene Operation, wurde die von der Krankenkasse getragen? Ja. So, also, dann müsste doch eigentlich sich auch deine Krankenkasse hinter dich stellen und dir helfen. Nein, nein. Jürgen, das Perverse an der Sache ist, ich darf das eigentlich gar nicht öffentlich erzählen. Ich bin eigentlich, ich will mich jetzt nicht hier rüben oder was, ich bin die schnellste Transfrau Deutschlands. Ich habe letztes Jahr innerhalb von noch nicht mal 12 Tagen beide Anträge bewilligt bekommen, sprich den Brustaufbau und die Genitaleingleisung. Also ich habe auch eine Neovagina etc. pp. Ist das denn mindestens so gut gelaufen untenrum? Nein, da musste ich dieses Jahr noch einmal, das war am 25. Mai, musste einmal gemacht werden, weil wir sind leider, ja, Versuchskaninchen. Hat das diese Chirurgin auch gemacht, die es oben operiert hat? Nein. Das ist aber ebenfalls alles in Hamburg gemacht worden. Also letztes Jahr die Angleichungsoperation und die Brust ist in Hamburg gemacht worden. Ist alles in derselben Klinik gemacht worden? In derselben Klinik gemacht worden und ich muss ganz ehrlich sagen, also Horror. Also ich nenne hier keine Namen. Nein, das solltest du auch nicht machen. In deinem Sinne wäre das sogar sehr schlau, das nicht zu machen. Ja. Nein. So, jetzt ist das richtig etwas schiefgelaufen. Du musst es aushalten. Du hast Schmerzen. Du musst neu operiert werden. Wer zahlt die neue Operation? Ja, dumme Antwort jetzt von mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde nur noch von meiner Krankenkasse verhöhnt. Es ist ganz frech gesagt worden, selber schuld. Den hättest du gefälligst dir ja selbst die OP besorgen müssen. Ich stehe dazu, ich bin eine Hartz-IV-Empfängerin. Ich habe ja Transidentität, du verlierst alles, du bezahlst den höchsten Preis. Ich kriege nun mal leider ein Hartz-IV, das weiß meine Krankenkasse und sagt ganz frech, den hättest du dir selber besorgen müssen. So, das heißt im Klartext, dass sie die neue Operation nicht bezahlen? Nein. Der Witz an der Sache ist, ich habe mich schlau gemacht. Gut, wir brauchen uns nicht unterhalten. Zwischen 6.000 und 6.500 Euro würde diese Revisions-OP kosten. Das heißt, das wären 3, vielleicht eventuell 4 Tage Krankenhausaufenthalt. Das wäre die falschen Implantate heraus, durch die richtigen Implantate hinein. Aber das Geld ist gut. Das Geld hast du nicht. Nein, ich habe es nicht. Ich habe keine Familie mehr. Ich habe ich bin bald am Mäulen hier, der mir das mal geben würde, vorschießen. Ich kann nicht mehr. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich habe jeden Tag nur noch Schmerzen. Das heißt, das liegt alles auf Eis im Moment, die Operation, weil du de facto die Kohle nicht hast. Ja, und der Witz an der Sache ist, ich habe letztes Jahr im August vernünftig diesen Antrag gestellt. Es gibt ja auch Gesetze, Jürgen, ich habe mich schlau gemacht. Es gibt diese sogenannte 5-Wochen-Frist. Die hat die Krankenkasse völlig versemmelt. Und es gibt auch so Gesetze, es wird alles missachtet. Ich habe versucht, dann die Krankenkasse, ja, es blieb mir nichts anderes, über vor Sozialgericht nach Lübeck zu ziehen. Ich habe bis jetzt 3 Rechtsanwälte gehabt, die sind abgesprungen, die gesagt haben, Gottes Willen, da legen wir uns nicht mit der Krankenkasse an. Das ist uns zu hoch. Mein Gott, dann leben Sie doch halt damit weiter. Okay. Ich stehe jetzt alleine quasi davor. Ich merke, dass du da in großer Not bist. Und, ich bin in Not. Ich kann nicht mehr. Es gibt manche Tage, da gehe ich wirklich, gucke ich raus und sage, vielleicht habe ich das Glück, dass mich einer tot wird. Naja. Lass mich mal ausreden. Ich merke, dass du in großer Not bist und dass du in einer hochkomplizierten Situation bist. Dass man dir Unrecht getan hat, dass du das Gefühl zumindest sehr stark hast. Es gibt ja in Deutschland bundesweit agierende Patientenverbände, die sich gezielt für Patienten einsetzen, wo etwas schiefgelaufen ist. Habe ich gemacht, Jürgen, hör auf, ich habe alles. Ich bin sogar an das Bundesversicherungsamt gegangen. Ich bin, ach Gott, hör auf, was nicht alles versucht. Ich habe sogar in Schleswig-Holstein den Bürgerbeauftragten eingesetzt. Der hatte mit mir, jetzt wusste mir gesagt, wenn ich mich da mal einklinke, in der Regel wird die Krankenkasse klein beigeben. Im Gegenteil, es wird mir wirklich verweigert. Also, es wird verweigert. Du läufst gegen Wände im Moment. Ja, es ist Horror. Es ist wirklich, und du guckst es eben so, ich wünsche mir wirklich, es steht dazu, wenn mich jemand totfahren würde und ich würde das mal mitkriegen, würde ich aus Schreien kommen, fahr weiter. Es sind jeden Tag Schmerzen. Jürgen, ich kriege M3 Flaschen an Schmerzmittel alle 14 Tage. Mhm. Ich kann nicht mehr. Mhm. Es ist noch nicht mal machbar. Ich sag mal, ich habe es ja versucht, mir gesagt, Mensch, beiß die Zähne zusammen. Beiß die Zähne, mhm. Es ist nicht machbar. Und ich habe mir mein neues Leben, Jürgen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Das kann ich mir vorstellen. Manuela, endlich mal auch in Arbeit gehen. Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Was versprichst du dir von dem Anruf bei mir? Ja, was verspreche ich mir? Ja, ich weiß ja nicht. Wenn vielleicht jemand zuhören sollte, mir das Geld zuschießen, gerne ein paar Anwalt, irgendwie, was weiß ich. Ich würde mal Folgendes sagen. Ich frage mein Publikum nach Hilfsideen. Nach Ideen vor allen Dingen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du alles schon ausgeschöpft hast, auch juristisch ausgeschöpft hast, auch ausgeschöpft hast für jemanden, der Hartz IV empfängt. Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr uns mailen würdet, Informationen mailen würdet. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dich jetzt zurückrufen werden und in unseren schlauen Unterlagen jetzt auch mal nachschauen, was wir dir noch an die Hand geben können. Aber vielleicht kommt auch noch ein sehr guter Tipp von einem unserer Zuschauer oder einer Zuschauerin oder Hörerin. Also wenn, ich sag mal so, ich möchte, wenn jemand sich bereit erklärt, ich habe mich sogar erkundigt, es würde sogar in der Tschechei eine OP auch machbar. Manuela, ich kann nicht zulassen, dass du einen Aufruf für Geld machst. Nein, sonst, aber ich sag mal, haben wir ein Riesenproblem hier und alle Leute rufen hier an wegen Geld. Hier geht es um Informationen, dass du dein Recht bekommst und dass du aufgrund deines Rechtes dann auch eine Unterstützung der Krankenkasse kriegst. Ja. Das wäre mein Anliegen und darum bitte ich auch mein Publikum. So, jetzt drücken wir die Daumen. Wir rufen dich auf jeden Fall gleich nochmal an und wir werden uns natürlich auch in den nächsten Tagen bei dir melden, wenn hier noch interessante Informationen ankommen. Ja. Liebe Manuela, drücken wir gemeinsam die Daumen. Dankeschön, lieber Jürgen. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, tschüss. Sehr gerne, tschüss, ciao. Und um 1.47 Uhr begrüße ich sehr herzlich den Thomas. Und der Thomas ist 60. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo. Hallo, Thomas. Ja, Jürgen, hier ist Thomas. Freue mich. Um was geht's? Ja, auch wenn vieles, was ich vorher gehört habe, nicht so schön war, möchte ich mal was Schönes loslassen. Bitte, sehr gerne. Weil es soll ja auch die schönen Dinge im Leben geben. Aber auf jeden Fall. So, also ich habe das große Glück, meine große Liebe wiedergefunden zu haben. Ach, von ganz früher? Von sehr früher. Nämlich genau exakt vor 40 Jahren. Ach. Wir waren 1976, sind wir zusammengekommen, da war das Mädel 15 und ich war 20. Und das ging 1976 gar nicht. Mhm. Ging heute auch nicht so gut. Nein, das war auch rechtlich echt problematisch. Heute auch noch? Ja, okay, heute auch noch. Aber heute würde man wahrscheinlich ein bisschen weniger drüber nachdenken als damals. Na, ich weiß nicht, aber egal, erzähl mal weiter. Na gut, es ist nichts gelaufen zwischen uns, außer Knutscherei damals. Mhm. Aber das ist einfach im Kopf alles hängen geblieben. Mhm. Und zwischenzeitlich war ich verheiratet und hatte natürlich auch verschiedene Beziehungen. Ach so, stopp. Nur ein bisschen knutschen und das war's gewesen. Ja, das war's. Das hat uns damals gereicht. Aber du fandst sie ganz toll und sie fand dich ganz toll damals. Wir waren völlig ineinander verknallt, aber das Knutschen reichte aus. Und ich war nie der Typ, der irgendwie Mädels so direkt angemacht hat, oder es war einfach eine reine Knutschbeziehung. Habt ihr denn damals wohl ahnend, dass das nicht geht, euch zurückgehalten oder hatte jemand schon Wind davon bekommen? Nein, das war alles ziemlich geheim. Insofern, als dass wir wussten, dass das eigentlich nicht geht, es geahnt haben, es nicht wahrhaben wollten, aber irgendwann haben wir Druck bekommen. Mein Vater war damals Küster. Ach so, der hat das schon mitgekriegt, dass er hat das natürlich mitbekommen und hat einfach nur so Warnschüsse abgegeben und gesagt, hallo, das geht nicht. Verstehe. So, dann habt ihr eure eigenen Leben gelebt. Ja, dann haben wir komplett unser eigenes Leben gelebt. Und euch das in Augen verloren wahrscheinlich, oder? Ja, komplett. Ja. Total. Nie wieder gesehen, nie wieder getroffen. Mhm. Und natürlich viele Jahre auch gar nicht aneinander gedacht, ist ja logisch. Mhm. Und ich bin dann einfach durch einen Zufall auf sie wieder gestoßen, weil ich immer noch ein Foto von ihr hatte, was damals schon sehr groß war, ein DIN A4-Foto, was sie mir geschenkt hat damals. Mhm. Und eine selbstbemalte Teedose von ihr, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Sie hatte damals schon mit 15 mir erzählt, dass sie künstlerisch was machen möchte in der Zukunft. Mhm. Ja. Ja, was ich natürlich nicht wusste, ist, dass sie es wirklich getan hat. Aber ist die Teedose war für meine Mutter damals bestimmt, die sie ihr schenken wollte und hat sie auch getan. Mhm. Und ich habe die dann irgendwie bei einem Umzug meiner Eltern mal gerettet und wusste natürlich, wo die Teedose herkommt. Und dieses Foto war in einer oder ist heute noch in einer Plastikfolie. Und immer, wenn ich einen bestimmten Schrank aufgemacht habe, ist diese Plastikfolie runtergefallen, weil das so rutschig war. So. Und immer sah ich dieses Kinderbild von ihr vor mir, also wo sie 15 war. Okay, aber wie seid ihr jetzt im Alter aufeinander gekommen? Ja, jetzt kommt der Oberhammer. Mhm. Irgendwie ist mir das Bild wieder unter die Finger gekommen und die Teedose auch. Und dann habe ich mir das alles angeguckt, habe gesagt, jetzt guckst du mal nach unter Künstlern. Mittlerweile mache ich auch in dem Beruf ein bisschen was in der Richtung und habe unter Künstlern einfach ihren Namen eingegeben. Mhm. Ja, wenn die Künstlerin ist, wird sie wahrscheinlich noch so heißen wie früher, weil Künstler ihren Namen ja nicht abgeben, wenn sie ihn einmal haben. Und genauso war's. Und genauso war's. Und dann habe ich sie angemailt und habe gefragt, bist du das Mädel, das mich kennen müsste von 1976? Ja. Mit natürlich kleinen Eckpunkten. Ja. Und da hat sie zurückgemeldet, ja, das bin ich. Wann hast du das gemacht mit dem Mail? Ja, das ist erst 8 Wochen her. Ach so, erst 8 Wochen her. Ganz frisch. Und dann hat das Mädel zurückgemeldet. Ja, sofort. Wo wohnt das Mädel denn? Innerhalb von 24 Stunden. Wohnt das Mädel denn in deiner Nähe? Naja, also wir sind 100 Kilometer von entfernt. Ja, okay, das kann man verkraften. Aber das kann man überbrücken, das ist Peanuts. Habt ihr euch denn gesehen schon? Ja, wir haben uns auch schon getroffen. Bist du denn solo? Ist sie solo? Ja, wir sind beide solo. Wie war das Treffen? Super. Mädel hat sich ja nur wahrscheinlich ein bisschen verändert und du auch. Ja. Gefällt ihr euch denn immer noch? Ja, das ist, also wir haben uns wirklich getroffen, wir haben gesagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Mhm. Das war ja nicht so kompliziert irgendwie zwischen Hamburg und meinem Wohnort, also 50 Kilometer ungefähr in der Mitte, weil ich neutralen Boden haben wollte. Ja. Und fand sie auch gut, dann haben wir uns da getroffen und dann sind wir durch die Kleinstadt da marschiert und ja. Und das ist dann eigentlich nach 4 Stunden Spaziergang und Stadtzeigen und was weiß ich nicht, haben wir uns geküsst und es fühlte sich alles an wie früher. Als wenn wir nicht aufgehört hätten. Und jetzt sind wir so verknallt ineinander. Das ist ja doll. Das ist überhaupt nicht mehr ohne Köln. Ja, das ist ja doll. Wie lange bist denn du schon solo? Naja, ich bin solo jetzt seit 2010 oder 2009. Ja. Und im Dreh. Und sie auch schon länger? Und sie auch schon länger, ja. Sie ist geschieden von ihrem Mann. Der ist mittlerweile leider auch verstorben. Hat sie denn so im Laufe der Jahre auch irgendwie immer wieder mal an dich gedacht? Oder hatte auch ein Erinnerungsstück an dich? Naja, die Erinnerungen bei ihr waren vielleicht anders. Die hatte eben nicht diese Wahrnehmung wie ich, dass mir immer wieder diese beiden Dinge aufgefallen sind in meinem Leben. Ne? Sie hatte nichts von mir mehr, ne? Das ist ja eine schöne Geschichte. Manchmal hört man das und ich wundere mich immer, wie das dann funktioniert. Nach so vielen Jahrzehnten, wo das Leben einen ja voneinander entfernt hat, dass es dann doch funktioniert. Also ich glaube, es liegt bei uns ein bisschen daran, dass wir generell beide im künstlerischen Bereich sind. Mhm. Sie ist Malerin, ich bin Musiker. Beide ein bisschen verrückt, da funktioniert sowas. Ja, beide natürlich verrückt, anders geht das nicht, sonst kannst du so nicht überleben. Ja, ja, klar. Und auch so ein bisschen Überlebenskünstler. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich überhaupt meldet. Und schon gar nicht damit gerechnet, dass das so auf Anhieb sowas von weitergeht, als wäre es nie unterbrochen worden. Also Thomas, wir gratulieren zu eurem Glück. Ja. Und hoffen, dass dieses Glück jetzt sehr lange anhält. Ja, wir hoffen beide, dass wir da wirklich was Richtiges draus machen. Jetzt. Ihr habt richtig was nachzuholen. Ja, und das werden wir auch tun. Und ich wollte das unbedingt in 2016, das passt nun alles so zusammen, dir auch noch so auf den Weg geben. Auch viel Glück. Dankeschön. Weil ich kenne natürlich Domian von der Anfangsstunde an. Ja. Hab nicht jede Sendung gucken können, logischerweise. Ja. Aber ich möchte dir auch alles Gute wünschen. Sehr und nett. Es muss jetzt zum Ende des Jahres noch irgendeine schöne Geschichte. Toll. Freue mich sehr, dass du angerufen hast, Thomas. Vielen Dank für deine guten Wünsche. Und wie gesagt, viel Glück für euch beide. Und grüß sie herzlich von mir. Mache ich auf jeden Fall. Tschüss, ciao. Okay, tschüss, Tobias. Tschüss. Und hier ist Doris, 72. Guten Morgen, Doris. Ja, schönen guten Abend, lieber Domian. Guten Abend, Doris. Um was geht's bei dir? Bei mir gibt es Folgendes. Meine Tochter hatte mal angerufen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diesen Anruf aus dem Iran, wo sie mit ihrer Tochter losgezogen ist. Ja, das ist aber schon eine ganze Weile her. Das war 2013. 2013. Ich erinnere mich vage. Ich kann die Details, aber wo du Iran sagst und Tochter. Erzähl mal weiter. Ja, es ist so gekommen, dass also jetzt im Juli hat der Vater das Sorgerecht bekommen, weil sie nicht kooperiert hat mit Jugendamt Pipapo. Man hat ja also alles weggenommen. Sie wohnt bei mir. Sie wohnt nicht. Sie ist ja nirgendwo mehr gemeldet. Sie hat gar nichts mehr. Es ist alles verloren. Und jetzt will sie ihr Kind entführen. Sie weiß, wo das Kind ist. Wir sagen nochmal die Grundgeschichte, sonst kommen wir jetzt nicht mit. Was war damals passiert? Vielleicht in ein paar Sätzen. Ja, es war so, dass also wegen Umgangsrecht oder Sorgerecht war ein Termin anberaumt. Und kurz vor dem Termin, weil sie Angst hatte, dass sie da schon das Kind verliert, ist sie in den Iran gegangen, weil sie einen iranischen Pass hatte durch eine Heirat mit einem Iraner. Mhm. Und dann hat sie das Kind genommen und ist dann ein Jahr lang im Iran geblieben. Dann hatte sie keine Papiere mehr für die Kleine. In der Zwischenzeit wurde ihr das Aufenthalt... Ich muss zwischenfragen. Und der Vater war auch im Iran? Nein, der Vater ist Deutscher, der lebt hier und der hat jetzt das Sorgerecht für die Kleine bekommen. Und also aus Angst vor dem Vater ist sie damals in den Iran gegangen? Nicht genau. Mhm. Ganz genau so war das. Und jetzt hat sie, wie gesagt, nur die einzige, sie hat Anwälte, sie hat also alles Mögliche eingeschaltet, aber sie kommt einfach nicht weiter und das Jugendamt oder der Richter hat entschieden, dass der Vater jetzt das Sorgerecht bekommt. Da lebt die Kleine jetzt. Wie lange war sie denn im Iran? Ein Jahr. Ein Jahr. Und warum ist sie dann aus dem Iran wieder zurück nach Deutschland gekommen? Ich musste das bezahlen, den Rückflug, weil die Kleine keine Papiere mehr hatte. Die Kleine ist ja Deutsche. Ah, okay. Und dann durfte die Kleine folglich nicht mehr im Iran bleiben und dann sind die beiden zurückgekommen. Wo hat deine Tochter damals im Iran gelebt? Bei Verwandten? Nee, überhaupt nicht. Sie ist hier und da hingezogen. Sie ist da so umhergewandert mit dem Kind und wurde immer aufgenommen, weil Iraner sind ja wohl sehr gastfreundlich. Wie alt war das Kind damals? Das Kind war damals 7 Jahre. Was ja auch sehr schlimm ist, wenn ein 7-jähriges Kind ein Jahr durch den Iran wandern muss, ohne Schulausbildung, ohne alles. So sieht das aus. So, jetzt ist sie wieder in Deutschland. Ja. Das Kind ist jetzt mittlerweile 10? Das Kind ist jetzt 9 Jahre alt geworden. Ja. Und sie weiß auch, wo das Kind in die Schule geht. Und das Kind muss jetzt beim Vater leben, das ist entschieden. Ja. Mhm. Warum hat das Gericht das entschieden, dass das Kind zum Vater soll und nicht bei der Mutter bleiben darf? Naja, weil sie einfach nicht kooperiert hat. Sie ist ja dann zurückgekommen und man hat ihr wirklich angeboten, Hilfeplangespräche, pipapo. Aber der ganze Staat, der taugt eben nichts, alle Anwälte nicht, überhaupt das ganze System. Und von daher war sie nie kooperativ und dann hat man gesagt, der Vater kümmert sich. Sie war nicht kooperativ. Höre ich daraus, dass du deiner Tochter auch eine Schuld gibst an der Misere? Unbedingt. Ich immer gesagt habe, ich würde für mein Kind würde ich kriechen, ich würde krauchen. Ich habe ihr gesagt, man muss auch mal kleine Brötchen backen, aber sie sieht das ganz anders. Sie ist der Meinung, sie hat recht und das Kind gehört ihr und das Kind muss mit ihr weg. Und irgendwo, sie hat ja nun keine deutschen Papiere mehr, nur noch den iranischen Pass, aber macht sich da keine Sorgen, sie will das Kind haben. Du ist das Kind ja, wie du gerade sagtest, 9 Jahre alt, kleiner Mensch mit eigenen Gefühlen und Meinungen. Was sagt das Kind? Was will das Kind? Das Kind hat keine Alternative gehabt, weil der Vater sich immer drum gekümmert hat, der hat alles gemacht. Die Mutter, die hat ja keine begleiteten Umgänge, das hat sie alles abgelehnt. Mhm. Und man hat also festgestellt, hat gesagt, unter den Umständen ist es das Beste, wenn das Kind, die war jetzt zwischendurch im Heim. Ja, will das Kind denn gerne bei dem Papa leben? Das wissen wir ja nicht. Warum hast du keinen Kontakt zu deinem Schwiegersohn in Anführungszeichen? Soll ich dir sagen, warum ich das nicht habe? Weil der Schwiegersohn mitgekriegt hat, dass ich meine Tochter wieder aufgenommen habe. Achso, der hat Angst. Ich bin eine Mutter und ich kann mein Kind nicht auf der Straße lassen. Ich habe sie gerettet, bin Anführungsstrichelchen, weil sie sonst auf der Straße hätte leben müssen, habe ich sie aufgenommen. Aber das du würdest gerne zu deiner Enkelin natürlich Kontakt haben. Natürlich. Ja, das versteht man ja auch. Das wäre das größte Glück für mich. Liebe Doris, jetzt haben wir eine sehr komplizierte Geschichte relativ schnell erzählt. Ich bitte dich mal dran zu bleiben, wir melden uns gleich bei dir nochmal, ja? Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Tim Dohnke, morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.